Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal der Woche 50 2011. Ja, 50, das muss man mal vorstellen. Ja. Und die Woche bei mir war richtig stressig. Ja. Es geht jetzt so langsam auf Weihnachten zu. Und Weihnachten, ja, ist ja pure Stress. Insbesondere bei mir. Und geht es eben mal rund, und zum Beispiel hat es dazu zur Folge, dass ich eben jetzt hier die Themen noch heute nochmal nachrecherchiert habe. Das wiederum heißt, sie sind ein bisschen aktueller. Ja. Aber so das richtig Interessante ist ja doch erst, eigentlich schon am Anfang der Woche passiert. Und ja, das eine davon war zum Beispiel eine Meldung, die eigentlich mehr die Politik betrifft. Deswegen fange ich damit mal zuerst an. Weshalb ich das denn erwähne. Das war eigentlich ja keine Politik-Sachen, aber ihr wisst ja, wenn das so kritische Dinge sind, dann nehme ich das gerne mal zum Anlass und spreche darüber etwas. Und zwar eben die Tatsache, dass jetzt ein Begriff bei der SPD ins Spiel gebracht wird, die Generation C64. Und die soll oder will die SPD voranbringen. Also generell muss ich mal sagen, das wäre ja schön, das wäre genial. Aber ich bezweifle ganz einfach, dass diese Generation C64 oder wie es hier genannt wird, der Verein namens D64 Zentrum für digitalen Fortschritt. Ich bezweifle ganz einfach mal, dass das wirklich die Repräsentanten der Generation 64 sind. Denn ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so viel vorgreife. Ich werde demnächst mal einen ausführlichen Artikel darüber schreiben. Aber diese Generation 64, die Leute, die diese Generation C64 geprägt haben, die sind nicht, oder ich glaube es zumindest nicht, dass die hier in der Politik sind, vor allem nicht in der SPD. Diese Leute, die diese Generation C64 geprägt haben, das waren Coder, das waren Cracker, das waren die wir heute als Raubkopierer beschimpfen, waren damals die Helden der Szene. Ja. Stapelweise kopierte Disketten. Ja. Und das war die reale Generation C64, die übrigens, oder sagen wir mal, deren ihre Gewohnheiten, ihre Gepflogenheiten bis heute Auswirkungen haben. Denn diese Generation C64 hat doch tatsächlich mehr mitbestimmt im Computerbereich, als man das zuerst mal denkt. Bevor ich meinen Artikel geschrieben habe, könnt ihr auch noch guten Gewissens, ja, das empfehle ich sogar, mal das Buch Nerd Attack lesen. Von der Generation C64 bis zu Twitter und Facebook. Es ist nicht alles so, wie ich das sehe und wie ich das auch übrigens erlebt habe, ja? Sondern auch wenn auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier mein Alter verrate, ja, aber trotzdem kann man das mal durchaus nehmen. So ganz von der Hand zu weisen ist es größtenteils nicht. Ein paar Feinheiten sind da noch strittig, aber dennoch hier. Was bisher an diesem, sag ich mal, zumindest das öffentliche Auftreten von dieser Aktion, ja, ans Tageslicht kam, kann ich keine Verbindung bringen mit der Generation C64. Ja. Generation C64 wäre da, finde ich, doch etwas radikaler, in dem Sinne, dass eben hier deutlich gemacht wird, dass Daten, Informationen, Bits und Bytes der Allgemeinheit gehören und eben nicht schützbar sind. Gleichzeitig allerdings auch die privaten Daten, ja, massiv geschützt werden. Ja. Auch das sehe ich hier nicht, zumindest nicht von der Regierungsseite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so magige Sprüche wie D64 lehnen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ab. da sieht man mal, dass eben das nicht die Repräsentanten der Generation C64 sind. Weil dann nämlich das heißen würde, D64 lehnt die Vorratsdatenspeicherung ohne Wenn und Aber ab. Auch eine anlassbedingte Vorratsdatenspeicherung wird abgelehnt. So, ja, müsste es dann formuliert sein. Und das, was hier jetzt gemacht wird, offenbar will man hier die Wähler ansprechen, die eben in der Generation C64 tätig waren oder die mit dem C64 oder überhaupt, sagen wir mal, in dieser Ära aufgewachsen sind. Ja, die möchte man ansprechen mit dieser verführerischen Vorstellung, dass jetzt die eigene Generation die Möglichkeit hat, in der Politik was zu bewirken. Da kann ich nur sagen, das ist nicht meine Generation C64. Das kann ich deutlich sagen und ich denke, oder ich hoffe, dass viele auch das durchschauen werden, ja, dass das meiner Meinung nach ein Marketing-Gag ist. Ja. Aber ansonsten müssen die mal Tacheles reden und auch tatsächlich die Werte, die in der Generation C64 geschaffen wurden, mal darlegen. Ja, aber ich glaube nicht, dass die kompatibel sind und auch nicht regierungsfähig sind, die kompatibel sind mit den momentanen Gesetzen. Ja. Da müsste doch schon einiges bewirkt werden, dass, ja, sag ich mal, frei denkende Menschen, wie es oft bei der Generation C64 der Fall war, hier zum Zug kommen würden. Das würde auf jeden Fall ein komplettes Neuschreiben des Urheberrechts geben. Ja, mindestens. Dann die Verlage möchte ich jetzt auch nochmal ansprechen, weil wir schon gerade so bei der Politik sind. Die EU ermittelt gegen Verlage und auch gegen Apple wegen E-Book-Preisabsprachen. Ja, überfällig, ja, sage ich mal ganz klar, überfällig. Mich hat's sowieso gewundert, wie das möglich ist, wie zum Beispiel Verlage sagen können, okay, wir bieten das Buch nur an, wenn bei zum Beispiel bei Amazon das Buch genauso viel kostet wie bei Apple, ja, und ansonsten kriegt Amazon das Buch nicht. Wenn das ein Anbieter macht, ist das ja okay. Das kann der ja machen mit seinen Büchern. Wenn aber dann, da kommen wir wieder zu den Preisabsprachen, wenn aber dann sich hier verschiedene Firmen und die Vertriebsplattform zusammensetzen und sagen, okay, hier, so und so machen wir das, wir verlangen denen den Preis und wenn nicht, dann ziehen wir unsere Bücher ab. Dann ist das eine illegale Preisabsprache und genau gegen das wird jetzt von der EU ermittelt. Allerdings auch nicht nur von der EU, sondern auch in den USA wird bereits laut über eine solche Untersuchung nachgedacht. Und das, wie gesagt, mit gutem Recht, ja, gegen HarperCollins, Hachette Livre aus Frankreich und Simon Schuster sowie Penguin Großbritannien. Klar, ich meine, aus deutscher Sicht ist das vielleicht ein bisschen bizarre, ja, weil wir ja sowieso die Preisbindung haben bei E-Books. Somit ist es eigentlich schon total hinfällig. Bei uns kann kein Händler, also kann Amazon die Bücher nicht günstiger verkaufen als Apple, weil das eben nicht legal ist. Das ist ja schon der Witz schlechthin. Leider wurde das auch bestätigt, diese Buchpreisbindung. Vielleicht sollte man in den nächsten Jahren nochmals eine Gerichtsverhandlung anstreben, weil sich dann doch eben durch die E-Books alles ändert und es eben keine gedruckten Bücher mehr sind. Und da müsste dann wieder neu entschieden werden, finde ich, ob diese Buchpreisbindung auch auf E-Books anzuwenden ist oder ob man die, und das ist ganz wichtig, diese Formulierung, anwenden darf. Denn es ist ja so, dass Bücher eines der ganz wenigen Produkte sind, bei denen der Verlag dem Händler vorschreiben darf, zu wie viel oder für wie viel Geld das Buch verkauft werden darf. Das muss man sich im 21. Jahrhundert erst nochmal klar machen, was das bedeutet. Man hat also als Hersteller ein Produkt und sagt, du musst das für, sagen wir mal, 5 Euro verkaufen. Du darfst nicht hingehen und darfst sagen, ja, ich verkaufe das hier im Sonderangebot für 4 Euro. Das darf nicht sein. Das heißt, dem Einzelhändler wird die Möglichkeit genommen, die Preise frei zu gestalten. Das, was man als unverbindliche Preisempfehlung immer liest oder sieht, das sagt der Hersteller, wir gehen davon aus oder wir schlagen dem Einzelhandel vor, dass es für 399 Euro verkauft wird. Aber dem Einzelhandel, dann bleibt rechtlich natürlich alle Möglichkeiten offen und das wird auch oft genutzt, zu sagen, oh, 399, na, für diesen Preis können wir es nicht verkaufen. Ja, wir haben die Möglichkeiten, wir verkaufen das für 349 oder 299. Ja, oder wir machen eine super Aktion, damit mehr Leute ins Geschäft kommen und verkaufen zu 200. So. All das geht nicht bei den Büchern und eben auch nicht bei E-Books. Und das ist mit Verlaub gesagt lächerlich. Ja. Da könnte man sich wieder aufregen drüber, dass damals wurde das festgelegt vor vielen Jahren, damit eben die kleinen Buchhandlungen geschützt werden können. Wohin das geführt hat, sehen wir ja alle. Ja, der Markt wird trotzdem von ein, zwei riesen Buchketten beherrscht. Alle anderen müssen sich unterordnen, ja, haben massive Probleme, werden auch unter Druck gesetzt. Also lachhaft diese Methode, die da probiert wurde mit Preisbindung. Im Gegenteil sogar, die kleinen Händler haben überhaupt keine Möglichkeit, sich abzusetzen von den großen Läden. Selbst wenn sie es könnten, durch zum Beispiel Direktmarketing, ja, oder ähnliches, also ein bisschen kompliziert natürlich, das jetzt hier in dem Podcast zu erklären. Und dann brauchen wir auch sag ich mal, Experten dazu. Aber dennoch, man hat gar keine Möglichkeit, selbst wenn man es könnte, Bücher günstiger anzubieten als die Konkurrenz. Weil eben das nicht erlaubt ist. Das muss man mal vorstellen. So. Also deswegen finde ich auch hier diese Ermittlungen gegen Apple und gegen die Verlage wegen den Preisabsprachen bei E-Books richtig und korrekt. Und ich hoffe, dass da auch noch was herauskommt dabei. Insbesondere hier der Neue auf dem Markt hat dann eben doch gedacht, er könnte hier die Konkurrenz unter Druck setzen, hat auch erst so ausgesehen. Nur da tümpeln jetzt die Verkäufe so vor sich hin, während Amazon immer weiter Plus schreibt. Und für viele Buchfirmen ging die Rechnung nicht auf, Amazon zu bestrafen. Und ja gut, bei einigen Buchverlagen geht es auch nicht mehr darum, um Gewinn, sondern nur noch um gegen den Feind Amazon, ja, oder dem Feind Amazon möglichst großen Schaden zuzufügen. Also total irrational. Und vielleicht sollten da auch mal die Aktionäre eingreifen und den Verlagen auf die Finger klopfen und sagen, hier, seid ihr eigentlich noch normal? Was macht ihr hier für einen Kindergarten? Wir wollen Geld verdienen. Ja? Und ihr stampft einen Fuß auf und so. Nein, aber nicht Amazon. Nein. Ja? Na gut. Auch mit dem Fuß aufstampfen werden jetzt wohl wieder mal die privaten Rundfunkstationen oder die Presse, die ja schon gegen die Tagesschau-App Sturm gelaufen sind und sich lächerlich gemacht haben in der Öffentlichkeit. Nein, jetzt geht's auch noch weiter rund. Das ZDF heute beginnt mit einem neuen Format im Internet. Ja. Und zwar ist es ein Nachrichtenangebot. Ich habe ja letztens schon gesagt, dass die Tagesschau hier auch, die AD mit der Tagesschau ein spezielles Webformat plant. Ja. Ich glaube, Webschau heißt sie dann oder so. Tageswebschau, genau. Und heute, beziehungsweise das ZDF prescht da jetzt mit dem Heute-Journal plus.zdf.de ein bisschen vor, ist zwar nicht direkt das gleiche, ja, aber es wird probiert, dass eben die Medien, ja, zusammenwachsen, Internet und eben die normalen TV-Nachrichten, dass die wieder weiter zusammenwachsen und somit könnten dann eben beim Anschauen von dieser ZDF-Heute-Sendung dann auch Hintergrundinformationen wie beispielsweise Bilder, Texte, Videos und so weiter zusätzlich zu den Berichten abgerufen werden. Also so richtig tief greifen, wie man das dann auch gewohnt ist von verschiedenen Newsportalen, wo man sich dann eben weiterklicken kann. Und auch das wird hier gesagt, dass eben hier die das Internet nicht an den ZDF-Grenzen aufhört und dass die dann eben auch externe Seiten verlinken wollen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Gerade weil ja auch die Berichterstattung oftmals jetzt aus dem Internet auch kommt, ja, das muss man auch sagen. Ich weiß, das ist riesige Kontroverse. Jeder ist ein Journalist, ja, jeder stellt seine Information rein, und wenn dann aber ein solches Nachrichtenmagazin diese Information verwendet, dann muss mindestens eine Quellenangabe her mit Link auf die Seite, auf der die Originalnachricht dann auch veröffentlicht wurde. Das ist das Mindeste. Und das wird leider von den alten Medien oftmals nicht getan, und das ist auch nicht korrekt. Und ja, da muss man dann schon sagen, wenn die alten Medien es eben nicht mehr schaffen, offenbar, ja, aktuell zu berichten mit eigenen Korrespondenten, dann müssen sie aber auch eben andere Korrespondenten direkt nennen. Und ich kann da auch nur nochmal verweisen, dass man vielleicht seine Beiträge, seine Artikel auch unter eine Creative Commons License stellt, die ganz klar regelt, dass man genannt werden muss, ja, und diese auch rechtlich in den allermeisten Ländern beständig ist. Und somit kann man dann ganz klar auch vorgehen dagegen und unter Umständen eben auch Schadensersatz verlangen. Gut, auf jeden Fall, das ist der richtige Weg. Damit wird eben das ZDF nicht die neuen Journalisten verbrennen, sondern im Gegenteil, sie werden sie ermutigen. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Man muss sehen, dass die alten Nachrichten tot sind. Das heißt, sie werden tot sein in 10 bis 20 Jahren. Da wird sich alles ändern. Da werden wir nicht mehr diese Nachrichtenformate haben wie heute. Außer vielleicht Nischen, ja, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, ihr könnt es euch bestimmt schon denken, also RTL wird sicherlich immer seine Nachrichtenformate beibehalten, was heißt immer, aber in absehbarer Zeit, weil diese Kundschaft muss auch bedient werden, das muss man ganz klar sagen, ja, und das ist ja auch nichts Schlechtes. Nur die ernsthaften Nachrichtenmagazine, die werden ihr Erscheinungsbild ändern müssen, und die werden dann auch eben auf die neuen Medien zurückgreifen. Übrigens, das ganze Angebot ist auch über einen HBBTV fähigen Receiver, Fernseher mit Internetanschluss verfügbar. Das heißt, auch da kann man mit der Fernbedienung eben diese Information abrufen. Das ist ein wichtiger Schritt, finde ich, in die richtige Richtung. Ich bin schon mal gespannt drauf. Ich habe mir es noch nicht können angucken. Weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob das überhaupt schon im Regelbetrieb ist. Da muss man schauen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Und ich freue mich auch schon auf die Tagesschau, auf die Web-Tagesschau, oder wie das heißt. Genau. Dann, was noch war? GoWalla wird von Facebook geschluckt oder wurde von Facebook geschluckt, ja. Also der Dienst wurde gekauft und wird abgeschaltet. Es sollen noch, die Daten sollen noch exportiert werden können, laut den GoWalla-Entwicklern. Damit hat Facebook ein Konkurrent vom Markt gefegt, aber nicht durch seinen eigenen Places-Dienst oder nicht Places, wie heißt das dort? Also egal, auf jeden Fall seinen eigenen Check-in-Dienst. Ja. Google hat auch eine Alternative geboten, ja, mit diesem Latitude-Check-in. Auch das erfreut sich steigender Beliebtheit. Warum? Klar, es gibt halbautomatische Funktionen, die man aktivieren kann. Und man kann auch das Ganze über Google Plus sharen, was auch sehr, sehr schön ist. Ja. Also gerade wenn man dann zum Beispiel seinen Zirkel hat, Familie, und dann kann eben dorthin das geshared werden, wo man eben jetzt ist. Also wunderbar, finde ich sehr, sehr schön. Man hat also mehr Möglichkeiten. Man kann einzelne Check-ins kann man public machen, wenn man zum Beispiel auf einer Messe ist. Ja, da ist es ja, sag ich mal, nicht ganz so schlimm. Wenn man mit, was weiß ich, 5000 anderen Menschen in einer Halle ist, ja, dann kann man auch mal so einchecken. Gleichzeitig kann man dann aber auch, sagen wir mal, privat einchecken, wenn man einfach nur daheim ist und will aber nicht haben, dass das ganze Internet weiß, ja, wo ist denn daheim? Ja, ja, also ist es schon eine schöne Sache. Genauso wie Foursquare, da gibt es zwar keine solche schönen Filter und Veröffentlichungsmöglichkeiten wie bei Google Latitude, aber dennoch, der Dienst ist sehr einfach, schnell, hat gute Apps auch für Android oder vor allem für Android. Da macht das richtig Spaß. Ja, App aufrufen, auf Check-in gehen und auswählen und zack. Ja, und schon ist es eingecheckt. Man kann dann auch auf Twitter oder Facebook mit Ortsangabe den Check-in publik machen. Ja, also sehr schön. Und das hat eben auch Gowalla gemacht und das wird dann eben jetzt in Zukunft nicht mehr gehen. Es wird kein Fortführen von Gowalla geben, so Facebook, sondern man wird eben ja, die Technik beziehungsweise was auch immer einverleiben. Sie haben keinen Hehl draus gemacht, dass sie ja mit ihrem Check-in-Service, den Facebook ja auch schon anbietet, gut bedient sind und damit sieht es so aus, als ob einfach ein Konkurrent aufgekauft wurde, um ihn eben zu vaporisieren. Und das ist leider auch, muss ich sagen, ganz legal. Die Gründer von Gowalla haben da eingestimmt. Sie haben ja auch genug Geld dafür bekommen. Und wenn die da zustimmen, dann kann eben auch niemand was dagegen machen. Die werden sicherlich ihr nächstes Projekt gründen mit dem vielen Geld, das sie jetzt von Facebook bekommen haben und sicherlich damit auch mehr oder minder erfolgreich sein. Also von den Gründer, sag ich mal, Perspektiven her ist es doch ein lohnendes Geschäft gewesen. Die Anleger sind ja nicht ganz begeistert, weil ja, jetzt ist dann Gowalla praktisch weg. Allerdings hat man ihnen schon zumindest so Teilentschädigungen in Aussicht gestellt. Ob damit alle zufrieden sein werden, ich glaube es nicht. Allerdings gibt es auch, soweit ich weiß, rechtlich keine Möglichkeit in den USA, dass sie dort irgendwie sag ich mal, ihr Geld zurückbekommen oder ähnliches oder vielleicht sogar noch einen Gewinn abschöpfen können. Das scheint dort nicht zu sein, vor allem nicht in dem Fall hier. Dann noch eine freudige Nachricht, die allerdings vielleicht auf den ersten Blick ja, Jubelstürme auslöst, aber dann sich doch als, naja, so ein, ich will nicht sagen, als Sturm im Wasserglas entpuppt, ja, also vielleicht ein bisschen mehr ist es schon, ja, aber. Es geht darum, die GEMA knickt ein. Ja, Streamingdienste sind jetzt in greifbarer Nähe gerückt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es das nochmal passiert. Und just ging auch gleich ein Riesenaufschrei durchs Internet, zumindest vom deutschsprachigen Internet. Ja, boah, wir werden jetzt YouTube-Videos bald sehen können. Ja, nicht ganz. Um den Erzfeind Google natürlich weiterhin Steine in den Weg zu werfen und die Künstler, die Urheber weiter um Gelder zu prellen, ja, die sie bekommen würden, wenn die GEMA sich jetzt endlich mal einigen würde, ja, mit Google für YouTube, wird es eben auf YouTube wird es eben ausgeklammert werden. Da wird klipp und klar gesagt, auch auf der GEMA-Seite, dass eben dieser Gesamtvertrag eben keine kostenlose werbefinanzierte Dienste mit einschließt. Das ist doch ein Schwachsinn hoch 10. Auch für Videos werden erst noch Verhandlungen stattfinden mit der Bitkom. Ja. Was ist denn da? Das ist doch reine Willkür, meiner Meinung nach. Ja. Meiner persönlichen Meinung nach ist das reine Willkür, dass hier kostenpflichtige Dienste. Denen wird ein Angebot unterbreitet, ein Angebot, das offenbar auch tatsächlich realistisch ist, weil die Firmen das scheinbar akzeptieren. Das heißt, die Forderungen sind nicht utopisch. Gleichzeitig wird aber den kostenlosen, das muss man sich vorstellen, kostenlosen, werbenfinanzierten Diensten dieses verwehrt. Ja, will man von denen mehr, weil die das kostenlos anbieten? Will man da mehr davon? Wenn die das dann nicht mehr kostenlos anbieten, dann können die das zu den günstigsten Konditionen kriegen oder wie? Oder Ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht bin ich da auf dem Holzweg. Vielleicht ist es auch so, dass die Bitkom da mehr herausschlagen möchte für die kostenlosen Werbefinanzierendienste, dass die eben nicht das gleiche zahlen müssen, so hohe Gebühren wie eben die kostenpflichtigen Angebote. Ansonsten wäre das Ganze ja eine Farce und reine Willkür. Also ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, was das jetzt im Endeffekt zu bedeuten hat. Wird Spotify kommen? Naja, gut. Riesenfan bin ich davon nicht. Linux-Client gibt's auch nicht. Das heißt, es gibt zwar eine, aber das ist noch ein Beta, unsupported und überhaupt. Und das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Tut mir leid. Also wenn es für Linux keinen Client gibt, dann ist es für mich natürlich interessant. Aber es gibt genug andere Streaming-Dienste, die vielleicht jetzt hier Fuß fassen könnten mit dieser Vereinbarung da. Ja. Schauen wir mal, vielleicht wird auch Google Music dann irgendwann möglich werden. Bei Google, nein. Sehen wir mal davon ab. Google Music könnte natürlich in Deutschland schon starten, zumindest der Teil, bei dem man seine Musik selbst hochlädt. Das ist nämlich legal, weil es ein Webspace ist und auf so einem Webspace kann man privat alles ablegen, wenn es keinen Zugriff gibt für die Öffentlichkeit. Das hat Google selbst gesagt, aber trotzdem starten sie den Dienst nicht in Deutschland. Also mit Google scheint es momentan in Europa und vor allem in Deutschland dann dort ziemlich übel auszusehen. Ich weiß nicht, was Google damit bezweckt, aber sie kriegen treue User wie mich dadurch durchaus auf die Palme. Ja. Und also für mich ist der Musikdienst Google abgehakt, definitiv. Ich suche Alternativen. Die erste Alternative, die vernünftig hier zu bekommen ist, im Ganzen wie Spotify und eben auf Google auch Linux auch funktioniert, die wird mich als Kunden haben, mir ganz egal, was es kostet, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, das interessiert mich eigentlich nicht die Bohne, ich würde auch für einen Google-Dienst 30 Euro im Monat zahlen, ja, und auch für jeden anderen Streaming-Dienst, wenn ich dann unlimitierter Zugang zu einer einen riesengroßen Bibliothek hat. Allerdings muss dann auch tatsächlich so gut wie alles drin sein, was herauskommt. Da darf kein großer Musikpublisher fehlen. Wenn da einer fehlt, dann ist das Ganze wieder uninteressant. Und dann würde ich auch entweder gar kein Geld dafür ausgeben oder nur sehr, sehr wenig. Ja. Aber sobald meine Musik, die ich hören will, auch abzurufen ist und mir vielleicht sogar noch in dem Sinne Cloud Space zur Verfügung gestellt wird, damit ich meine eigene Musik hochladen kann und diese dann streamen überall hin, wo ich bin, also das heißt ein zentraler Musikserver, dann wäre das alles wunderbar. Nee, kommt mir jetzt nicht mit lokalen Musikservern irgendwo bei mir in der Wohnung, das kostet mich dann Strom, ja, da muss er laufen, da muss ich mich wieder um Sicherheitsprobleme kümmern, ja, dass keiner auf meinen Server hackt und nee, Leute, das will ich nicht. Ich will einen im Internet basierten Cloud Space haben, von dem ich von überall her ohne Probleme zugreifen kann und bei dem ich auch keinen Stress, keine Arbeit, keine Stromkosten habe. So, also um das gleich hier Zuschriften zu blockieren, sorry, nein, das hatte ich vor Jahren mal gemacht und ich habe keine Lust, die Hälfte von meiner Zeit damit zu verbringen, die Musik auf meinem Server oder den Server selbst zu verwalten. Nee, sorry. Nichts für mich. Also, wenn dann eben solche Streaming-Dienste kommen, dann werde ich eben zuschlagen. Und Google ist da bei mir jetzt nicht mehr auf der Liste drauf. Schade, obwohl ich eben Google-Fan bin, aber so geht's natürlich nicht. Ja. Also bietet die Dienste hier an oder lasst mich mit dem Kram in Ruhe. Ganz einfach. Zack. Ja. Wer nicht will, der hat schon. Also hier, GEMA knickt ein, zumindest teilweise, aber bei YouTube bleiben sie standhaft. Ja, der böse Video Verbreiter YouTube muss zur Raison gebracht werden mit unmöglich hohen Preisen, ja, damit die das ja nicht machen dürfen hier in Deutschland. Ja, während sich Leute in vielen anderen Ländern schon eine Atmosphäre erfreuen, die schon fast mit dem Radio zu vergleichen ist. Vor 20 Jahren mal, 25 Jahren über den Äther, ja, wo man einfach Musik hören kann. Unglaublich, man kann einfach so als Benutzer Musik hören, ohne dafür zu zahlen. Das ist ein Skandal. Ein Skandal. So, wer Ironie findet, der kann es auch behalten. Und ganz ohne Ironie, die nächste Meldung. Ein E-Reader kommt bald heraus mit dem neuen Mirasol-Display. Hi, was ist denn das schon wieder? Also ein schönes farbiges Display, das rein reflektiv arbeitet, das heißt auch gut zu lesen ist draußen und dann eben auch wie E-Ink, nachdem der Strom weg ist, oder ja, kann man so sagen, nachdem der Strom weg ist, bleibt der Inhalt auf dem Bildschirm bestehen, so wie bei E-Ink eben. Und das hat einen riesen Vorteil, dass das Display nicht andauernd mit Strom versorgt werden muss, also sogenannt refreshed werden muss, alle paar Millisekunden, ja, sondern das Bild kann im Prinzip gesendet werden und solange da nichts dran gemacht wird, muss es auch nicht refreshed werden und kostet in dem Fall dann auch kaum Strom. Ja, also das ist schon mal schön, dass es dann eben auch mit Farbe geht. Ja, der Reader heißt Kyobo. Bitte nicht mit dem Kobo Reader verwechseln. Kyobo Reader ist ein anderer. Da hat Kobo doch bestimmt noch eine böse Drohgebärde dafür übrig. Ja, bin mal gespannt. Kyobo Book Central of Korea. Ja, also das Kyobo Book kommt aus Korea im Prinzip. Schauen wir mal, wie sich das, ob sich das, wann es denn auch bei uns herauskommt. Problem wird natürlich wieder sein, die Formate, ganz klar, EPUB, DRM, Kindle-Format, ja, ist sehr starker Konkurrent und ehrlich gesagt, wenn man so anguckt, EPUB, DRM ist auch nicht viel besser als von den Standards her oder von den DRM her als eben das Kindle. DRM, ja. Beides ist eine Seuche und dann spielt es auch keine Rolle, ob ich jetzt die Bücher bei Amazon kaufe oder bei irgendwo anders. Ja, das Einzige ist, man hat eben mehr Bookstores zur Auswahl, wo man kaufen kann, aber ehrlich gesagt, von den Angeboten her, spielt da keine Rolle. Ja, also dann auch noch die Buchpreisbindung bei E-Books. Auch da spielt es dann keine Rolle, ob es Konkurrenz gibt oder nicht. Ist mir egal, ob ich bei Amazon kaufe oder bei Kobo Books. Ja, kostet eh alles das Gleiche bei uns. Und der eine hat das EPUB-DRM, wo ich nicht benutzen kann auf anderen Readern, die eben kein DRM unterstützen. Und bei den Kindle Books ist es genauso. Bei dem Kindle-Format gibt es halt eben auch noch den Vorteil, dass es eben für fast jedes Gerät eine App gibt und es gibt auch einen Cloud-Reader, das heißt, dass man sich über einen Laptop von überall her anschauen kann, auch ja, in der Cloud sozusagen im Internet die Bücher lesen und somit ist das eigentlich noch das Format, das man am ehesten erreichen kann. Trotzdem, dass es nur ein Gerät im Prinzip gibt, das eben dieses Kindle-DRM-Format kann. Aber eben durch die Apps können es alle Android-Handys, alle Android-Tablets, alle iPads, alle iPhones und eben alle Internet-Browser. Ja, was will man dann noch mehr? Ich meine, das ist überall dann eben. Gut, okay. Also auf jeden Fall, darauf dürfen wir gespannt sein. Vielleicht wird ja auch der ein oder andere Hersteller früher oder später dieses Mirasol-Display einbauen in seine eigenen Geräte. Schön wäre das. Es gibt allerdings wohl nur zwei Firmen, die diese Technik herstellen könnten. Und Qualcomm hat jetzt auch einen davon übernommen. Und zwar Pixtronics wurde gekauft von Qualcomm. Und schauen wir mal, ob Qualcomm daran interessiert ist, diese Technik auch anderen Herstellern von Geräten zur Verfügung zu stellen, oder ob die das für sich selbst, sage ich mal, als Bonus behalten wollen. Schauen wir mal, wie das dann auch wird. Ich bin mal jedenfalls gespannt. Es ist schon längst überfällig, ein farbiges, E-Ink-ähnliches Display ja, Das wäre doch noch eine schöne Sache. Und zu guter Letzt vielleicht noch eine, ja, auch wieder bitte für die Ironie suchen in meiner Stimme, wie man Zensur machen kann, ja, in einem demokratischen Land. Das zeigt die USA im Moment. Sie hat einen US-Blogger zu 2,5 Millionen US-Dollar Entschädigung verurteilt. Sie hat dem Blogger dieselben Rechte, die ein Journalist hat, verwehrt, obwohl hier, ja, sag ich mal, im Prinzip ein journalistisches Angebot in Blogform vorgelegen hat, wurde es hier verwehrt, und zwar einer Bloggerin aus Montana. Das Urteil kann, soweit ich das noch überblicke, da kann nochmal dagegen vorgegangen werden. Ich hoffe, dass es diese Bloggerin auch macht. Diese Provinzgerichte dort entscheiden ja hier, wie bei uns auch, so frei Schnauze, ich sag nur Hamburg. Ja. Da werden auch alles auch oft auch Entscheidungen getroffen, die dann in der nächsten Instanz eben ohne Probleme abgelehnt werden. Aber auf jeden Fall, eine Jury hat sie jetzt tatsächlich für wegen Verleumdung zu 2,5 Millionen Dollar Entschädigung verurteilt. Und jetzt sind natürlich viele US-Blogger beunruhigt, denn das gilt als Einschränkung der Pressefreiheit. Was natürlich hier auch, und deswegen habe ich den Vorwurf Zensur eben gebracht, was natürlich hier auch ein ganz wichtiges Signal ist, ein ganz schlimmes Signal ist, sag lieber nicht so viel, ja, weil schon könntest du und deine Existenz zerstört werden mit 2,5 Millionen US-Dollar. Also, sagen wir mal, wenn man da als privater Blogger sowas macht und wird dann quasi bedroht mit dem, ja, aber wenn du was Falsches sagst, ja, dann musst du Millionen zahlen. Ja, ich weiß nicht, ob das dann eben nicht auch sowas ist, ja, wie eine Zensur durch die Hintertür. Ja, du darfst es schon sagen, ja, du kannst nur damit rechnen, dass deine Existenz zerstört wird dann. Das ist so gut wie. Ja, und vielleicht sollte auch hier mal, sollte man diese Darstellung mal mit einfließen, wenn sowas passiert, ja. Und jetzt muss natürlich geschaut werden, ob es da eben eine Möglichkeit gibt. Ich hoffe es, dass das noch vor einem höheren Gericht verhandelt werden kann. Denn hier ist natürlich die Pressefreiheit ganz klar ja, betroffen davon. Ja. Also gut, ich meine, was hinten dran gestanden ist, war ein Unternehmen, Investmentunternehmen, Obsidian Finance. Ja, und die Bloggerin hat dieses eben als Gangster, Dieb und Lügner beschimpft. Ist schon ziemlich hart, ja. Aber ich sag mal so, das machen Zeitungen, vor allem in den USA, ja, oft täglich und kommen da eben damit weg, weil es eben die Pressefreiheit gibt. Und wenn eben sowas den Bürgerjournalisten entsagt wird, dann werte ich das als Kniefall vor den alten Medien. Aber wie gesagt, in diesen kleinen Counties, da wundert es mich das nicht. Auch in den einzelnen Bundesstaaten kriegt man solche Gesetze durchaus schon mal hin, ja. Und da, ja. Also es ist schon ziemlich, ich weiß nicht, ob ihr mal folgen könnt, was ich damit eigentlich sagen will. Ich will damit sagen, dass man muss aufpassen, auch in den USA, auch in einem demokratischen Land, ja, dass man eben hier nicht einer Zensur durch die Hintertür zum Opfer fällt. Ja, denn einfach nur zu sagen, ja, man darf ja alles frei äußern. Ja, man muss nur dann eben entsprechend damit rechnen, dass man so viel Schadensersatz zahlen muss, dass man ja das lieber nicht gemacht hätte. Und das geht natürlich nicht, klar. Wo andere Rechte verletzt werden, hört natürlich die Meinungsäußerung oder hört sie nicht auf, ja, das ist auch wichtig, sondern wird sie eingeschränkt. Ja. Und ob dann eben hier das der Fall ist, klar, da sollten die Gerichte entscheiden, aber eben immer mit diesem Hintergedanken im Kopf, dass man hier aufpassen muss, kein Signal zu senden und hier jetzt eine ganze Reihe von Journalisten mundtot machen will und nichts anderes sind viele Blogger. Und in der Regel werden die in den USA auch so behandelt. Deswegen haben sich auch viele aufgeregt jetzt momentan in den Medien beziehungsweise bei in der Blogger-Szene in den USA. Bei uns würde das Urteil vielleicht insgesamt noch ein leichtes Schulterzucken verursachen. So viel, ja, ja klar, Blogger sind ja keine Journalisten. Ja. Weil wir sind immer so 10, 20 Jahre hinten dran und kann man sich vorstellen, dass bei uns eben das auch mal relevant wird in 10, 20 Jahren dann. So sieht das aus. Blogger ist in den USA jedenfalls kein Schimpfwort, sondern ein Wort, bei dem viele öffentliche Stellen mittlerweile Respekt kriegen. Oh, Blogger, oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja? Also so wie es eigentlich auch bei den Zeitungsverlagen der Fall ist wohl. Und jetzt sag ich mal wieder, ja, nur bei den Zeitungsverlagen heutzutage, da sagt man, welcher Zeitungsverlag? Ach der, oh ja, ja, alles klar, na ja, komm, da brauchen wir nicht aufzupassen, die schreiben sowieso nur, was wir wollen. Okay, boom. Naja, ob es ganz so schlimm ist, weiß ich nicht, aber manchmal könnte man es jedenfalls durchaus meinen, ne? Oder nicht? Na gut, dann ja, sind wir wieder am Ende. Ich habe ja jetzt doch schon eine ganze Zeit lang gequatscht. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich wegen solch wenigen Themen eigentlich so viel reden kann. Aber ich schaffe es immer wieder, euch die Ohren abzuquatschen. Deswegen auch danke, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Weihnachten, das kommt bald, ich will doch so weit, wie es geht. Da möchte ich noch nicht großartig hochspielen. Wird mir aber wohl irgendwann nicht mehr alles übrig bleiben. dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Und nächste Woche. Tschüss. Das hatte ich ganz vergessen hier, den Pegel runter zu sehen. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Ja. Dann wisst ihr ja, ne, was ich gesagt habe. Wie immer. Hört euch einfach die letzte Folge nochmal an, dann wisst ihr das an. Was ich ganz sage. Tschüss.